Und am Tage deines Todes habe ich Victor Jara mir geschworen, irgendwann einmal ein Lied für dich zu singen. Über dein Leben, über Chile und was damals dort geschah. Denn die Erinnerung daran, trotz der Jahrzehnte, die vergingen. Der Zorn, die Trauer, das Entsetzen über all das Leid sind in mir und vielen anderen bis heute wach geblieben. Nichts ist davon vergessen, auch nicht nach so langer Zeit. Und ich habe meinen Schwur gehalten und das Lied geschrieben. Victor Jara, du teiltest mit den Armen, mit dem Volk dein Leben. Die Sehnsucht nach der Freiheit, deine Träume und das Boot. Und immer haben deine Lieder allen Kraft gegeben. Und tun es auch noch heute, sie sind stärker als der Tod. Warst gefangen unter Tausenden von Menschen streng bewacht. Doch deine Lieder, die du sangst im Stadion von Chile, haben allen, die dich hören konnten, wieder Mut gemacht. Besiegten ihre Todesangst und dennoch wurden viele noch am gleichen Tage ohne Grund erschlagen und dazu noch über ihren Tod hinaus erniedrigt und geschunden. Frauen, Männer, Kinder, so unschuldig wie du, verschwanden spurlos, ihre Gräber wurden nie gefunden. Victor Jara, du teiltest mit den Armen, mit dem Volk dein Leben. Die Sehnsucht nach der Freiheit, deine Träume und das Brot. Und immer haben deine Lieder allen Kraft gegeben. Und tun es auch noch heute, sie sind stärker als der Tod. Doch auch deine Feinde hörten dich, deinen Gesang. Sie kannten deine Stimme und sie kannten deine Lieder. Sie hassten dich und die Soldaten zögerten nicht lang. Trennten dich von den Gefährten und schlugen dich nieder. Zermalmten die Gitarre unter ihren Stiefeln dann. Brachen Kolben, hiebe dir die Finger und die Hände. Und als die lange dunkle Nacht über Chile begann, fielen die Schüsse selbst und deinen Leiden rasch ein Ende. Victor Jara, du teiltest mit den Armen, mit dem Volk dein Leben. Die Sehnsucht nach der Freiheit, deine Träume und das Brot. Und immer haben deine Lieder an Kraft gegeben. Und tun es auch noch heute, sie sind stärker als der Tod. Du warst freundlich, Victor Jara, heiter, sanft und ohne Arg. Ich bin nicht so wie du, kann deinen Henker nicht vergeben. Sie sind noch mitten unter uns, sind zahlreich, sie sind stark. Sie sind reich, sie sterben uralt und solange sie noch leben, zieht niemand sie zur Rechenschaft, sind sie in Sicherheit. Und wenn es ein Jenseits gibt, sollen sie dort gerichtet werden.